Am 19. April wurde bekannt, dass Büstron verdächtigt wurde, von Artem Marchewski, einem der Hintermänner von Voice of Europe, Geld empfangen zu haben. Laut mehreren Berichten von Zeit und Spiegel von diesem Tage habe der tschechische Geheimdienst Film- und Tonaufnahmen von der Übergabe verdächtiger Pakete Marchewskis an Büstron gemacht und Parlamentariern und Prag vorgespielt. Zu hören sei, wie Büstron mit Geld raschelt und sich beschwert habe. Einen Teil des Geldes, the other numbers, könne man schwer loswerden. Der Spiegel vom 19. April 2024. Laut zwei Parlamentariern diskutierte Büstron mit Marchewski auch darüber, dass das pro-russische Einflussnetzwerk zukünftige Assistenten der neu gewählten Politiker im Europäischen Parlament bezahlen sollte. Um welche Politiker es sich handele, werde aus der Aufnahme jedoch nicht deutlich. Die Zeit vom 19. April 2024. Büstron dementierte umgehend. Auch bei Krah hatte sich schon vorher etwas Ungewöhnliches ereignet. Als er im Dezember 2023 in die USA flog, um an einem Spendendinner für den US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump teilzunehmen, wurde er bei der Einreise vom FBI aufgehalten. Der Spiegel berichtete rückschauend am 16. April 2024 davon. So hielten die amerikanischen Ermittler dem Deutschen unter anderem eine Chatnachricht vor. Darin soll der pro-russische Aktivist Oleg Woloschin seinem Bekannten Krah versichert haben, das Problem mit den Kompensationen für Krahs technische Ausgaben sei gelöst. Von Mai an wird es so sein, wie es vor Februar war. Die Formulierung legt den Verdacht nahe, dass Krah schon länger verdeckt bezahlt worden sein könnte. Die Behörden gehen dem nun nach. Krah dementierte. Die ARD berichtete am 17. April 2024, dass die FBI-Beamten bei dieser Befragung bei Krah 3.000 Euro in bar gefunden hätten. Das überrascht, denn die USA gelten eigentlich als Land der Kreditkarten. Krah sagte gegenüber der ARD, dies sei seine Bargeldreserve gewesen, weil er die Kreditkarten vergessen hätte. Der AfD-Bundesvorstand befragte am 22. April 2022 erneut Krah und Büstron zu den Vorwürfen. Beide würden bestreiten, finanzielle Zuwendungen erhalten zu haben, hieß es aus dem Vorstand. Solange keine konkreten Beweise vorlägen, müsse man sich hinter die beiden Spitzenkandidaten für die Europawahl stellen, sagte der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla gegenüber den Medien, aber käufliche Meinungen seien in der AfD die rote Linie. Die Kandidatenliste war vor der Europawahl nicht mehr zu ändern. Die AfD musste mit Krah und Büstron in den Europawahlkampf gehen. Es wird für die Partei schwer werden, die außenpolitische Weichenstellung wieder zurückzudrehen. In dem Brief der Regierungschefs von Belgien und Tschechien hieß es, dass die russische Einflussnahme auch auf die Mitarbeiter der Abgeordneten ziele. Fälle wie der Ochsenreiters oder des russischstämmigen Mitarbeiters von Eugen Schmidt und andere scheinen dies zu bestätigen. Wie die Affäre um Krah, Büstron und die Voice of Europe ausging, war bis zur Drucklegung des Buches noch offen. Aber ungeachtet dessen zeigt die Geschichte der AfD, dass die immer radikaleren Ideen in der Partei bleiben, auch wenn ihre Träger, aus welchen Gründen auch immer, ausscheiden. Krahs Ideen zu Russland, zur Remigration oder zu den Menschenrechten stoßen innerhalb der AfD auf Unterstützung. Sie hängen nicht an einer Person.